Die Suchberichte, die hier in den Akten sich befinden, sind nicht nach den verkauften Karten erstellt, sondern beruhen auf Zählungen. Ja, was sagten Sie? Und die nicht überfüllt war, sondern teilweise nur zu einem Drittel besetzt war. Mein Nichtraucherabteil war vollkommen überfüllt. Der Nichtraucherabteil in einem Waggon? Ja, ich fahre nur Nichtraucher. Ich kann nicht. Fahren Sie in andere Waggons noch? Nein, ich habe Nichtraucher gesucht. Wie lange sind Sie gestanden? Ich habe erst mal gewartet, bis ich am Bonner Haus vorbeikam. An meinem Elternhaus vorbei, weil man das liegen sieht vom Zug aus. Und habe mich dann, bis Godesberg kann man dieses Haus liegen sehen, und dann habe ich Platz bekommen. Eine Dame stand auf und die dann ausstieg, die mir ihren Platz dann gab. Godesberg? Ja, hinter Godesberg kurz. Ich weiß nicht, ob die in Godesberg ausstieg oder ob die erst in Mainz ausstieg, das weiß ich nicht. Also so etwa in der... Ihrer früheren Vernehmung gaben Sie an in der Nähe von Wiesbaden. Ja, yes, oder Mainz. Ich sag ja, ob die Frau in Mainz ausstieg oder Godesberg. Mainz ist ja Wiesbaden, ist ja eins. Man fährt ja nach Mainz, nicht nach Wiesbaden. Nur Godesberg liegt von Mainz und sich immer noch ein ganzes Stück weg. Laut Koblenz kommt dazwischen. So innerhalb von einer Viertelstunde legt er einen Zug diese Strecke nicht zurück. Nein, das ist schon ein Stundenunterschied. Also ich kann es nicht ganz genau sagen. Ich habe mich dann hingesetzt und die Dame ist da lang gestanden und mich wieder hingesetzt, als sie ausstieg. Also Sie haben sich mit der Dame im Sitzen abgewechselt? Ja. Die hat mir ihren Platz zum Wagen hingegeben, einen Eckplatz, der zum Gang geht. Gestern oder vorgestern gaben Sie an, dass die Dame ausgestiegen ist und dann saßen Sie auf diesem Platz. Ja, ich habe den behalten an dem Platz. Aber von einem Wechsel haben Sie gestern nichts gesagt. Sie hat ihn mir vorher mal, natürlich, sie hat ihn mir mal gegeben, wollen Sie mal sitzen, habe ich mich mal kurz hingesetzt und dann hat sie sich wieder hingesetzt. Von einem Wechsel dieses Platzes steht nur in ihrer dritten Vernehmung etwas. Welcher dritten Vernehmung? Na, Sie wurden doch dreimal polizeilich vernommen. Weiß ich ja gar nicht. Übrigens, Sie sagten gestern etwas misstrauisch, dass das Buch aussehe, als wenn es in einem Zuge geschrieben worden wäre. Bei der ersten Vernehmung in Bonn, also der Kriminalbeamte hat sich davon überzeugt, der hat nämlich das daraus abgeschrieben, dass ich das fortlaufend führte, das Büchlein. Das ist dieses Büchlein. Fortlaufend? Ja, bis zu dem Termin, bis zu dem Tag, an dem er mich vernahm, hatte ich, weiter kann ich ja natürlich nicht geführt haben. Bis zu dem Tag, als er mich vernahm, hatte ich das Buch geführt. Das hat der Mann gesehen, der Kriminalbeamte in Bonn. Das ist natürlich nach weitergeführt worden. Ja, sicherlich. Habe ich ja weitergeführt. Das Buch habe ich immer in meiner Handtasche. Weil Sie gestern sagten, es sehe aus, als wenn es in einem Zuge geschrieben wäre. Das ist vielleicht ein Kompliment für meine Schrift, dass sie immer gleichmäßig aussieht. Ja. Nun können Sie mir den Bahnhof von Köln noch einmal beschreiben. Es war ein hinterer Eingang. Wie der heißt, weiß ich nicht, dieser Eingang. Rechts ist eine Sperre. Es ist ein kleiner, schmutziger Eingang. Die Sperre ist in der Mitte. Der ganze Eingang ist so groß wie dieser Raum etwa. In der Mitte ist die Sperre zum Rhein hinausgehen. Hier vorher ist die Schaltermöglichkeit. Ich glaube, es ist nur ein Schalter da. Ganz klein, ganz primitiv. Dann geht man in einen dunklen, tunnelartigen Eingang. Ich glaube, man geht etwas bergauf. Ich glaube. Und da von diesem tunnelartigen Gang gehen rechts und links die Bahnsteige hoch, jeweils beschriftet mit A und B. Sind etwa eine ganze Reihe, vielleicht 8 bis 10 rechts, 8 bis 10 links. Und dann kommen, glaube ich, auch Geschäfte. Weiterhin wird, wenn man weitergeht, wird es heller. Kommt man dann zu dem eigentlichen Bahnhof. Das ist ein Hintereingang. Ja. Dann wollen wir diesen Punkt zunächst mal wieder abschließen und kommen zu etwas anderem. Wie steht es eigentlich mit der Nerzstola? Wann haben Sie diese bekommen? Zwischen 53 und 54. Wie lang war diese Netzstola? Wie lang? Ja, es war ein Kragen. Es war ein Kragen, besteht aus etlichen Fällen. Ich weiß nicht die Fälleanzahl. Es war ein Kragen für eine, jedenfalls konnte ich es nicht als Kragen tragen, weil die Schultern so kurz gearbeitet waren und so schmal waren. Also für eine kleine Person war es etwas. Und Lothar Brühl hat mir dazu erzählt, er hätte die günstig kaufen können. Also die Nährschule hatte Schultern eingearbeitet? Nicht so, so kragenähnlich, so, also so, wie nennt man das, dieses, es war ein Kragen, ein üppiger Kragen, das Ganze. Ja, und war dieser Kragen so zum Tragen oder war der nur dazu geeignet, auf einen Mantel aufgenäht zu werden? Ja, ich schloss das daraus, weil kein Futter drin war. Es war also kein Futter. Es war kein Futter. Wie lang war der Kragen? Können Sie mir das noch was sagen? Bis hier. Ich meine, wenn Sie mir diese... Ja, dann müsste ich das, wenn das 50 ist, einen Meter vielleicht, das Ganze. Nicht? Etwa einen Meter. Ich weiß nicht, ist das sind vielleicht, wie viel ist das denn? Ich weiß es nicht, von hier bis hier, wie viel ist das? Ja, vielleicht, das kommt das Kragische gar nicht dazu. Also das Ganze war nicht fast, nein, rund und üppig gearbeitet war das Ganze. Rund und üppig gearbeitet, und etwa einen Meter lang. Also Sie haben es doch sicherlich mal hingelegt, können Sie mit der Länge, mit der Wand zeigen? Ich habe es angezogen, hingelegt, nichts. Es hatte einen Puckel, das Ganze. Es war also wie ein, es war ein Kragen praktisch. Für einen kleinen Menschen vielleicht ein Cape. Für einen ganz kleinen Menschen ein Cape. Könnte man das aber als Cape, als Kragen bezeichnen. Nein, für mich unter keinen Umständen. Es hatte von Anfang an kein Futter. Nein, es hatte von Anfang an kein Futter. Wissen Sie, aus wie vielen Fällen es bestand? Ich glaube, dass meine Mutter da ein Fell dran gemacht hat. Es war nämlich, jetzt erschien es mir größer. Sie hat es mir nie gesagt. Ich hatte es damals kleiner in Erinnerung. Als ich es jetzt in Bonn vom Mantel meiner Mutter abtrennte, da erschien mir das Ganze etwas größer. Ich glaube, es ist ein Fell angesetzt worden, um die Sache üppiger zu machen. Meine Mutter war auch so groß wie ich, um das üppiger zu machen. Sie hat es auf einem grünen Mantel getragen. Übrigens, mein Bruder Karl Erich. Welches Fell wurde angesetzt und das weiß ich abgetrennt. Nicht. Es wurde offenbar vergrößert. Dieser was wurde abgetrennt von Ihnen? Von mir? Ja. Abgetrennt? Sie haben doch eben etwas davon erzählt, vom Abtrennen. Abtrennen vom Mantel. Er war aufgeheftet auf einem Mantel meiner Mutter. Ich habe das Ihnen vorgestern gesagt, dass meine Mutter in München war und Lothar Brühl meine Mutter um 1000 Mark anging. Und als sie dann abreist und sehr mit diesem Nerz kokettiert hatte, habe ich ihr das mitgegeben, auch gleichzeitig als Sicherheit für die 1000 Mark. Lothar Brühl, die mich machte das sehr alt und dann schwärmte für Nerz. Ich bin kein Wort. Und also Sie haben den Nerzfeld von einem Mantel Ihrer Mutter abgetrennt. Und welche Farbe hatte dieser Mantel? Es war ein dunkelgrüner Mantel. Wie? Hat er sonst noch besondere Eigenheiten? Nein. Übrigens hat mein Bruder Karl Erich, nachdem meine Mutter tot war, sich um diesen Kragen, nach diesem Kragen erkundigt, wo denn der Nerzkragen geblieben sei. Ja. Nun, wie groß war dieser Kragen? Wenn er am Mantel war, dann haben Sie ihn doch abgetrennt und dann wissen Sie genau, wie er lange war. Ja, er erschien mir jetzt ein bisschen größer als damals, als ich ihn meiner Mutter gab. Also meine Mutter hat mir nie gesagt, dass sie ihn vergrößern hat lassen. Also ich glaube, aber er war ja wesentlich größer wohl. Er schien mir jetzt größer, reichlich. Nicht? Aber ich konnte ihn nicht tragen so. Und dann habe ich versucht, ihn selbst nass zu machen, zu strecken, das war sogar nicht ging. Und dann habe ich mich erkundigt und dann hat man mir gesagt, ja, das könnte man machen, es könnte nur zwei Kirschenarbeit, das müsste auseinandergeschnitten werden. Die einzelnen Fälle, die könnte man diagonal auseinanderschneiden und ziehen, dann würden sie sehr, sehr lang. Weil ich dann ein gerades Stück haben wollte, wie es eben modisch ist. Ja, war es kein gerades Stück? Nein, es war ja ein Puppel drin, es war wie soll ich das denn sagen, ein Wulstkragen, das Ganze. Es ist jetzt ein gerades Stück. Jetzt ist es ein gerades Stück. Ganz gerade. Vollkommen gerades Stück. Ich habe ein Fell hinzugekauft, Das ist nicht ganz so lang wie das andere, fehlt unten ein Stückchen, rechts und links. Und das ist dran gesetzt worden. Der Mann innen, glaube ich, reingesetzt. Ja, dran gesetzt wurde. War an diesem Feld überhaupt kein Feld dran? An diesem Kragen war kein Feld. Also ihn zum Kirchner brachte? Nein, war kein Futter dran. Überhaupt nichts? Nein. Kein Fächchen Stoff? Ja, nur wie das eben verarbeitet ist, so mit Bändern, dieses typische... Ja, also Bänder. Sonst gar nichts. Nein, nichts. So wie die Leute schneiden das auseinander und heften das auf Band. Voller Striche ist das Netz, wird ja auseinandergezogen. Sie haben mir vorgestern erklärt, dass das Futter, das ich in der Netzstola, die Sie in Besitz haben, findet, sei von Anfang an in der Stola gewesen. Nein, ich hatte mal das gefüttert mit braunem Sand. Ich hatte das damals gefüttert, als ich es trug, als ich es tragen wollte. Aber meine Mutter hat das entfernt, weil es zu schwer offenbar war, das Ganze. Und sie hat es ohne Futter, ich habe es ja ohne Futter bekommen vom Grünen, habe es dann gefüttert und dann hat meine Mutter offenbar das Futter weggetan. Ist denn Ihre Aussage vorgestern falsch? Ja, also das ist so lange her, seit 53. Ich habe mir das ganz genau überlegt, weil sie so ganz großen Wert drauf legten. Es ist so gewesen, dass ich mich damals dran gegeben habe, das zu füttern. Und das gelang nicht richtig, weil es eine Wölbung hatte. Das Ganze ist ja ein Puckel, eine Krage. Es muss entsprechend zugeschnitten werden, das Futter, damit es sitzt. Und meine Mutter hat dieses Futter entfernt. Denn es war ja jetzt ohne Futter, auf dem Mantel lag es drauf. Warum sagten Sie dann vorgestern, dass das gleiche Futter, das sich jetzt im Netz befindet, auch damals schon in... Ja, auch Sand, ich meinte Sand. Weil Stoff hat Sand. Ich meinte die gleiche Stoffqualität. Sand, es ist auf Sand, habe ich Sand. Also Sie geben jetzt an, dass Sie im Vorgestern nur die gleiche Stoffqualität gemeint haben. Ja, sicherlich die gleiche Sand eben. Ich habe Sie aber vorgestern ausdrücklich gefragt, ob das Futter jemals geändert wurde. Und das haben Sie ausdrücklich verneint. Ja, meine Mutter, ich habe es ja auch jetzt erst gemerkt, als ich es abtrennte, dass meine Mutter es weggenommen hatte. Das Abtrennen erfolgte aber nicht gestern, sondern im vergangenen Jahr. Ja, wenn Sie vorgestern doch wissen müssen, dass das Futter irgendeinmal geändert wurde, also ausgewechselt wurde. Herr Staatsanwalt, ich habe, nachdem meine Mutter tot war, mich erst, als ich ihre Sachen nach München transportierte, habe ich mich dafür interessiert. Und dann habe ich den Nerzkragen abgetrennt. Und dann habe ich gesehen, dass das Futter nicht mehr da war. Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass meine Mutter es weggenommen haben muss, weil es ihr zu schwer wurde. Es ihr zu schwer war, Sand ist schwer. Ich habe damals mit Sand gefüttert. Was ich eben im Hause hatte, das war Sand. Ich glaube, ein altes Stück Kleidung. Ist also dieses Sandfutter, das jetzt in der Stola sich befindet, zunächst von Ihnen versucht worden einzunähen? Nein, das habe ich ja damals gemacht, recht und schlecht. Dieses Futter ist von dem Kirschner reingesetzt worden. Wo ich die Stola habe in die Länge ziehen lassen. Und wer hat sie in die Länge gezogen? Ja, die Stola ist wesentlich größer. Also jetzt ist die Stola wesentlich größer? Wesentlich größer, die ist an beiden Seiten, also das geht jetzt bis hier, ist ein so groß, so breit und geht bis hier vorne übereinander, ist immer noch zu klein für mich, aber es geht. Hat der Kirchner Ihnen ausdrücklich erklärt, dass er sie in die Länge gezogen hat? Ja, das war ja mein Auftrag. So groß wie möglich. Der Kirchner sagte auch, das wäre sehr klein und das könnte ich gar nicht tragen. Ich muss einige Fälle dazu tun und das habe ich nicht gewollt. Und dann sagte er, ja, ich werde mein Mögliches versuchen. Ein ganz kleiner Meter, Kirchner. Unter welchem Namen haben Sie bei dem Kirchner den Auftrag gegeben? Wieder oder Kossi, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Also das wissen Sie nicht? Nein, es kann Kossi sein, es kann auch Brünnen sein. Die meisten Leute sagen Kossi zu mir, deswegen, ich heiße lieber Kossi als Brünnen. Man nennt mich allgemein Frau Kossi. Was hat dein Kirschner sonst noch gemacht? Felle, eine Felle hingenäht, ist gedehnt, ja. Hat er eingenäht. Ja, er brauchte ein Fell, um das zu vergrößern, sagte er. Eins wenigstens. Drei wären besser. Und wir haben uns auf eins geeinigt. Ja, ansonsten Veränderungen nahm er nicht vor. Er hat nur das in die Länge gezogen. Und welche Nerzart war das, der vorgestern? Wildnerz. Wildnerz? Ja. Woher wussten Sie dies? Ja, ich weiß, dass Wildnerz heller ist und die Zuchtnerz ist dunkler, das weiß ich. Hat Ihnen das irgendjemand... Nein, ich habe mich immer für Pelzsorten und solche Dinge weiß ich. Also ich weiß von einer Lok nichts zu sagen, zum Beispiel auch vom Pelz kann ich schon was sagen. Ja, woher wissen Sie dann auch, dass der Pelz zum Verweigern ein Zuchtnerz gewesen sein soll? Weil sie mir das gesagt hat. Sehr interessant. Also Sie können sehr deutlich unterscheiden, was ein Wildnerz und was ein Zuchtnerz. Ja, Zuchtnerz ist ganz dunkel, ist viel dunkler. Und Wildnerz ist hell. Und Sie haben nie heller. Einen Zuchtnerz besessen? Bitte? Sie haben nie einen Zuchtnerz, Zuchtnerz besessen. Woher nehmen Sie an, dass man ein Nerzfell dehnen kann? Jeden Pelz kann man dehnen. Ja. Es müsste doch aber fast auf das Doppelte ausgedehnt worden sein. Wenn wir sagen, es war einmal so ein großes Stück. Und das war mal so ein Stück. Also ich nehme, also an den Gelenkstern. Bitte, ich habe das vorher nicht gemessen. Das kann Ihnen aus der Kirschner sagen, wie viel es größer geworden ist. Der wird es wahrscheinlich gemessen haben. Es ist immer noch zu klein für meine Größe. Es geht gerade so übereinander. Ja, was würden Sie sagen, wenn der Nerz bei dem Kirschner war, eindeutig ein Zuchtnerz war? Ein Zuchtnerz? Ja, dazu kann ich nichts sagen. Ist aber ganz hell. Es ist aber doch ein ganz heller Nerz. Was würden Sie sagen, wenn der Nerz bei Ihnen gefunden wurde in der Wohnung? Gefunden, der hängt jetzt wieso gefunden, der hängt ja am Schrank vorne an. Ja, wenn man sucht, muss man ihn finden. Ach, aber man muss den Schrank, Kleiderschrank auch mal finden. Das ist ja auch ein Finden, das ist an sich ja gleichgültig. Der hat bei Ihnen dann gesehen, wo das kommt, das sagt uns überhaupt nichts an. Ein Zuchtnerz. Ja, ich habe den immer für Wildnerz gehalten. Brün hat ihn mir damals als Wildnerz geschenkt. Ich dachte, Sie selbst haben diese Unterscheidung. Ja, also es ist ein ganz heller. Sie können sich davon überzeugen, das wird für einen Fachmann schwer sein. Es ist ein heller Nerz. Was sagen Sie dazu, dass die Stoder von dem Kirschner nicht um 40 cm vergrößert wurde, sondern jeweils vielleicht infolge des Einsetzens des Felles auf einer Seite höchstens um 10 cm? Um 10 cm. 20 cm, das ist ja so ein Stück. 10 cm, das ist aber eine grobe Verschätzung. Das sind 20 cm. Auf einer Seite 10 cm, auf zwei Seiten 20 cm. Höchstens so ein Stück. Auf jeder Seite, oder? Auf jeder Seite. Jede Seite. Das ist 10, das ist, ja, das ist ja, habe ich ja eben gesagt, so viel und so viel, das ist ja so viel. Ja, Sie haben gesagt, nee, auf jeder Seite. So. Es ist ein ganzes Stück größer geworden. Damals war es ja auch ein Zipfel, nicht wahr, war es spitz. Und jetzt ist es gerade. Es ist um ein großes Stück größer geworden, jedenfalls im Tragen. 20 cm ist ja sehr viel. Ich habe es mittelmäßig nicht nachgemessen, ich habe es vorher nicht nachgemessen und nachher nicht nachgemessen. Sie sagten mir gestern, das Nerzkragen bestand aus 6 Fellen, aus 6 Rippen. Aus 6 Streifen, ja. Mhm. Und ich glaube sogar, dass er vorher nur 4 hatte, als er meine Mutter bekam. Und zu diesen 6 Rippen haben Sie ein Fell dazu gekauft. Ja. Und gestern haben Sie mir eine Länge dieses Grabes angegeben. Sie haben mit der Hand es gezeigt und das war ein knappes Meter. Bis zum, von der Tischkante bis zum Wassergrab. Ich habe die Stola nie hingelegt, ich weiß es nicht. Ich habe sie, wenn ich sie nahm, umgelegt. Ich habe sie höchstens 2-mal getragen in meinem Leben, weil ich da keine Beziehung dazu habe. Schande ist für mich. Also Sie meinen, dass ich zu Nerz überhaupt gar keine Beziehung habe? Nein, Nerz ist für mich keine Beziehung. Woher nehmen Sie an, dass es 6 Fälle waren? Ich habe Sie gestern schon gefragt. Weil es 6 Streifen sind. Sind diese irgendeinmal unterbrochen? In der Mitte. In der Mitte. Es ist einmal so gearbeitet, einmal so. Einmal das ist der Rücken, glaube ich, und einmal das ist das Vorderteil. Das trifft sich so gegeneinander. Und daraus schließen Sie, dass es dann 6 Fälle sind? Weil es 6 Rippen sind. Dann brauchen es doch nicht 6 Fälle sein. Dann können es doch auch 12 Fälle sein. Warum? Wie lange ist denn ein Nervsfell ungefähr? Das kann ich ja, was ich dazu gekauft habe. Das war etwas kleiner als die anderen. Das, was ich dazu gekauft habe, das fehlt an jeder Stelle, an jeder Seite so viel. Und das ist ein Netzfell. Daraus kann man ja schließen, wie groß ein Netz ist. Ja. Das war also etwas kleiner als alle anderen. Ja. Es fehlt. Es fehlt innen unten so aus. 10 cm oder 8 cm etwa fehlen. Besteht ein Unterschied in der Länge bei Zuchtnerz und Wildnerz? Das weiß ich nicht. Ich dachte, Sie interessieren sich so für Pelze. Ach Gott, interessieren. Man liest in den Schaufenstern Wildnerz und Zuchtnerz und Wildnerz und Zuchtnerz nicht mehr. Und da habe ich eben gesehen, den Unterschied ist, dass der Zuchtnerz sehr viel dunkler ist. Ich dachte, Sie haben zur Nerzen keine Beziehung. Ja, aber im Vorbeigehen sieht man jetzt sowas alles. Also interessieren Sie sich doch dafür. Vielleicht, weil meine Mutter sich so sehr dafür interessiert hat. Die hat mich von Kind auf an belehrt. Na, also ich glaube, dass Sie die erste Frau wären, die sich für einen Pelzen sich nicht interessieren würde. Ich finde, ein Pelz ist sehr belastend. Er ist immer schwer. Ein Kamelmantel ist mir lieber. Stoffmantel. Das kommt auch an, so um welchen Pelzmantel es sich handelt. Ich wärme einen Stoffmantel, habe ich mir erzählen lassen. Ich liebe gar keine Pelze. Und Persianer wird man schmutzig zum Beispiel, das gefärbt, mit einem ewig schwarzen Hals. Große Moleste. Lieber ein Kamelmantel. Ja, ist das was zum Beispiel? Ich bitte darum, dass Frau Friedrich sich noch mal dazu äußert, wegen des Mandels der Frau Mutter, dass also dieser Mandel mit diesem Pelz besetzt war und dass der Bruder schon nach diesem Pelzlagen gefragt hat. Sie sagte vorhin, dass diese Stola der Kragen des Mandels war, also dass sie bezeichnet das als Kragen. Ja, Sie haben dazu vorher schon eine Angabe gemacht. Wie weit ging der Pelz denn bei dem Mantel herum? Wo haben Sie das überall abgetrennt? Das ist genau. War vorne eingeheftet. Hier innen drin eingeheftet, ziemlich tief eingeheftet. Also es ging innen rein? Ja, meine Mutter hat es mal innen eingeheftet. Ja, ging dann der Pelz unten an den Enden eben spitz zu? Ja, sicherlich. Ja, Mantel spitz, oder? Schalkragen ähnlich, so. So das Größte. Ja, war der Pelz am Mantel nur optisch spitz oder war er tatsächlich an den Enden spitz? Optisch spitz. Also er war an sich... Ja, es ging mir nicht was rein. Es war zu viel. Das Teil hier unten war zu groß. Das hat sie hineingetan und das ging also etwa bis hier. Ich weiß es nicht. Also, der Nerz war auf dem Mantel ihrer Frau Mutter so aufgenäht, dass es äußerlich den Anschein erweckte, als liefe der Pelz unten spitz zu. Ja, natürlich. Indessen war der Pelz nicht spitz unten, sondern er war eckig und der nicht sichtbare Teil des Pelzes war innen im Mantel eingenäht. Ja, angeheftet. Ist der Mantel ihrer Frau Mutter noch da, auf dem der Pelz sich befand? Wo befindet sich dieser? Das weiß ich nicht. Wer hat den Mantel an sich genommen? Das weiß ich auch nicht. Wo wurden die persönlichen Sachen Ihrer Frau Mutter hingebracht? Ja, ich habe einiges mitgenommen. Einiges ist bei mir. Und einiges ist nach Köln gekommen, einiges ist verschenkt worden. Also es handelt sich um einen grünen Wollmantel. War er dunkelgrün oder hellgrün? Dunkelgrüner Mantel. Dunkelgrün. War es ein fester Stoff oder ein dünner Stoff? Jedenfalls war es ein ganz leichter Stoff. Ein ganz leichter. War es ein Wollstoff oder? Ganz leichter, sehr guter Wollstoff. Warum haben Sie den Mantel dann nicht sich in Anspruch genommen, sondern nur den Nerz herausgetrennt? Denn sicherlich war der Nerz wertvoller als der Mantel. Ja, der Nerz war wertvoller als der Mantel, das ist klar. Ja. Ich dachte, zu den Ärzten haben Sie keine Beziehung. Ihnen ist ein Wollmantel lieber. Ja, es ging da, Herr Staatsanwalt, um das Erbe. Da meine Brüder alles an sich nahmen, was sie mal geschenkt hatten, habe ich dann auch das an mich genommen, was ich mal geschenkt hatte. Und auf den Wollmantel, der an sich gebraucht, sicherlich keinen sehr großen Wert hat, da werden Ihre Brüder wahrscheinlich weniger Wert gelegt haben als auf den Erz. Ja, so ist es. Warum haben Sie dann nicht den ganzen Mantel mitgenommen? Ich brauchte den Mantel nicht. Meine Tochter würde sowas. Wer hat sich um die persönlichen Sachen ihrer Frau gekümmert? Ach, da waren so viele Leute im Haus, da ging es. Das ist hängen geblieben zum Teil. Und ich habe die besten Sachen mitgenommen, den Mantel nicht zum Beispiel. Wer kommt noch in Frage dafür, als Zeuge, dass ihre Frau Mutter diesen Mantel besessen hat? Eben mein Bruder Erich, der danach dem Werner, dem Ältesten, ist nicht aufgefallen. Der ist nicht so äußerlich, aber der Karl-Erich, der fragte, wo ist denn der Nerz von Mutter geblieben, der Nerzkragen? Da habe ich eben untergegangen. Sie sagten eingangs, dass dieser Nerz von Ihrem verstorbenen, geschiedenen Mann, Brüder, im Jahr 1954, vielleicht auch 1953 oder um diese Zeit herum, Ihnen geschenkt wurde, und zwar ohne Futter. Ja, brachte er von irgendeiner Reise mit aus Berlin oder Hamburg oder irgendwoher. Hat er Ihnen erzählt, wo er es gekauft hat? Nein, das wäre ein Gelegenheitswort. Lothar Brühne war ein Mann, den man nicht fragen konnte, Herr Staatsanwalt. Wenn ich dann noch mehr gefragt hätte, dann wäre er böse geworden. Genüge dich damit, ein Gelegenheitskauf aus. Ja, nun, ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass ein Mann seiner Frau einen Pelz kauft, den sie deshalb nicht tragen kann, weil er kein Futter enthält. Ja, sicher hätte ich ihn tragen können, als Kragen auf einem Mantel. Aber ich sagte ja schon gestern, er machte mich alt. Direkt am Gesicht macht mir das alt, als Stola ist es was ganz anderes. Wenn man das Kleid sieht und man ist dekoriert und dann so lächerliches Ding da immer, das ist eben was ganz anderes. Hätten Sie diesen Nerz als Stoder tragen können? So wie es jetzt ist? Nein, wie er damals war. Nein, es war ja zu klein, das war ja wirklich zu klein. Es war jeweils nur als Kragen zu verwenden. Ja, bei 20 cm geringerer Länge kann man diesen Nerz ja auch noch als Stoder verwenden. Nein, es war ja auch wulstig, ein Stoder. Wir müssen uns mal einigen, eine Stola ist ein gerades Stück, vollkommen gerade, wie ein Lappen, wie ein Teppich, ganz vollkommen gerade. Während diese Sache, dieser als Kragen gearbeitet war, rund. So, das kann ich ja nicht tragen. Könnte ich höchstens auf dem Mantel auch, wie meine Mutter es eben gemacht hat, tragen. Ist diese Nerzstola, die bei Ihnen zu Hause ist oder war? Konnten Sie diese jetzt als Stola tragen? Die konnte ich als Stola tragen. Natürlich. Ja, der Kirchner mir hierher gerichtet dafür. Als Stola. Und ja. Vorher war es ein Kragen. Vorher war es ein Kragen. Das und steht übrigens auch in dem Buch, was es gekostet hat. Ja, das brauchen wir nicht aus dem Buch herausnehmen. Wissen Sie es zufällig auswendig noch, was Sie dem Kirchner bezahlt haben? Das ist nicht allzu wichtig. Ich weiß es nicht. Wissen Sie zufällig wahrscheinlich noch, was Sie für das Fell bezahlt haben, was Sie dazu gekauft haben? 80 Mark. 80 Mark. Als Sie... Ich weiß es aber nicht. Ja, das ist nicht von allzu großer Bedeutung, das kann ja uns jemand anderer auch noch sagen. Sie sagten, dass der Pelz, den Sie von Ihrem Mann bekommen haben, an sich Schultern hatte. Herr Staatsanwalt, er war ausgearbeitet. Man kann es, also ich möchte es bezeichnen wie Schultern. Es ist gewölbt gearbeitet gewesen. Einem kleinen Menschen hätte man das über die Schultern hängen können. Nicht einem schmächtigen kleinen Menschen über die Schultern. Denn wäre das ein Schulterteil gewesen. Ein Schulterkragen gewesen. Und für einen großen Menschen war es eben ein Wulstkragen. Und wie heißen denn die Kragen? Ich weiß es nicht. Nee, technische Bezeichnung haben wir nicht hier von Linden. Die kennen wir wohl alle nicht. Es kommt ja auch nicht davon, sondern es kommt nur auf die Art der Beschreibung an. Ja, waren Schultern eingehakt, sodass man an sich einen deutlichen Absatz fand, dass es auf die Schultern gelegt werden konnte. Für einen kleinen Mädchen ja, hätte man es auf die Schultern legen können, zweifellos. Wurde dieser Pelz, bevor ihre Frau Mutter ihn an den Mantel heftete, umgearbeitet? Ich vermute es, weil er jetzt größer aussah, als ich ihn in Erinnerung hatte. Als Sie ihn geholt haben? Ja, da erschien er mir größer, als ich ihn ihr vor Jahren gegeben hatte. Sie hatte so viele Mäntel, also sie hatte ihn wahrscheinlich auch kaum getragen. Ich weiß nur, dass sie ihn hinten eingekräuselt hatte. Das fällt mir jetzt ein. Sie hat ihn hinten eingezogen, in diese Rundung, das ist schön anders. Haben Sie mal einen grünen Mantel? Nein. Und wann haben Sie diesen Nerz nach Bonn gebracht? Den hat meine Mutter mitgenommen anlässlich eines Besuches in Gräfelfehl. Und wann? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wann sie genau, wie oft, wann sie da sind. Ja, mich interessiert auch nicht der Tag, sondern mich interessiert zunächst mal das Jahr. Ja, das weiß ich nicht. Das kann 55 gewesen sein. 54. 54, ja, eher als 54. Sicher, 54. Sie waren also seit 1954, was war im Sommer, Herbst, Winter, wissen Sie das noch ungefähr? Sie kam im Sommer. Sie ist allerdings auch mal im Winter, Weihnachten war sie auch mal da. Das Weihnachtsfest hat sie auch dort mal verbracht. Ja, haben Sie an Weihnachten mal Geld von ihr verlangt? Ich habe überhaupt keins von ihr verlangt. Nein, Sie sagten doch, dass der Pelz ihr gegeben wurde, sozusagen mehr oder weniger als Pfand für etwas anderes. Ja, sie hatte, Mutter Brühl hatte sie um Geld gefragt. Mhm. Mein Mann hatte sie um Geld gefragt. War das mal Weihnachten? Ich glaube, es war ein anderer Besuch, das kann ich nicht sagen. Also dann nehmen Sie an, dass es wohl Sommer 54 war, also... Ja, sie war öfter da, sie kam 3-4 Mal im Jahr zu mir. Also auf 54 können Sie sich aber festlegen? Ja, 54 kann ich festlegen. Wer weiß außer Ihrer Tochter noch von diesem Nerz? Meine Tochter weiß wahrscheinlich gar nichts von dem Nerz. Das heißt, sie weiß nur, dass ich von Brühl den Nerz bekommen habe. Also die nähere Umstände, die war ja nicht im Hause. So diese Zeit, ja. Hat diese den Nerz mal bei Ihnen gesehen? Also jetzt umgearbeitet wurde? Vorher nicht. Hat sie nicht gesehen. Hat sie ihn vorher sicherlich nicht gesehen? Das weiß ich nicht, das Kind war nie im Hause. Sie ist ja, die war in England und die war im Internat und die weiß bestimmt nicht. Der hängt jetzt seit einem Jahr hängt er da, ja. Hat sie gesehen und...